Kapitel 9. Am See laufen sie gleich zum Kiosk und zu den Booten. »Steig ein«, sagt Daniel und gibt Mischa seine weiche, warme Hand. Mischa setzt sich in eines der Boote. Dann steigt auch Daniel ein. Er schlägt mit seinem rechten Bein hart an das Boot. »Au«, schimpft er, »so was Dummes.« »Was ist?«, fragt Mischa voll Sorge. »Bist du verletzt?« »Nein, nein.« Erst als sie draußen auf dem See sind, macht Daniel die Taschenlampe an. Mischa sieht Blut an Daniels Bein. »Du blutest ja«, ruft sie. »Hast du schlimme Schmerzen?« »Nein, nein, es geht schon«, sagt Daniel. »Was meinst du? Ist das hier die richtige Stelle? Waren wir heute Nachmittag genau hier?« Mischa nimmt die Lampe. Sie sieht den Kiosk und ein paar Bäume. »Ja, ich glaube schon.« Daniel zieht sein Hemd und seine Hose aus. »Bitte sei vorsichtig«, sagt Mischa. Sie ist plötzlich nicht mehr so sicher. Ist das alles wirklich eine gute Idee? Sie muss an den toten Mann denken. Liegt er noch immer da unten im See? Was ist, wenn Daniel den Toten findet und nicht die Brille? Mischa bekommt eine Gänsehaut. Bitte sei vorsichtig, sagt sie noch einmal. Was soll denn passieren? Fragt Daniel. Er lässt seine Beine ins Wasser hängen und nimmt die Taschenlampe in die Hand. Hoffentlich findest du die Brille, sagt Mischa. Ich versuche es. Daniel sieht Mischa an und lacht. Wenn ich die Brille finde, dann bekomme ich aber eine Belohnung von dir, okay? Eine Belohnung? Was denn? Fragt Mischa. Das sage ich dir später, antwortet Daniel. Und schon ist er im Wasser und taucht. Mischa bleibt allein zurück. Auf dem See ist es ganz dunkel. Außerdem ist es jetzt ziemlich kühl. Mischa nimmt ihre Beine unter den Pullover. Schon besser. Unten im Wasser sieht sie das schwache Licht von Daniels Lampe. »Bitte, bitte beeil dich«, sagt sie leise.